Erster Gott, du bestrafst das Böse. Zeige jetzt deine große Macht. Zweiter, du bist der Richter der Welt. Bestrafe die stolzen Menschen für ihre Taten. Dritter, wie lange dürfen böse Menschen noch froh sein? Wie lange noch, Herr? Vierter, sie sagen böse Dinge. Alle schlechten Menschen sind sehr stolz auf sich. Fünfter, Herr, sie tun deinem Volk weh. Sie machen das Leben für deine Leute schwer. Sechster, sie töten Witwen und Fremde. Sie morden Kinder, die keine Eltern mehr haben. Siebter, sie sagen, Gott sieht das nicht. Der Gott von Jakob merkt es nicht. Achter, denkt doch nach, ihr dummen Leute. Wann werdet ihr endlich klug? Neunter, Gott hat das Ohr gemacht. Kann er nicht hören? Er hat das Auge gemacht. Kann er nicht sehen? Zehnter, er lehrt die Völker. Wird er sie nicht bestrafen? Er gibt den Menschen alles Wissen. Elfter, Gott kennt die Gedanken der Menschen. Er weiß, ihre Gedanken sind nicht wichtig. Zwölfter, ein Mensch ist glücklich, wenn du ihn korrigierst. Du lehrst ihn deine Regeln. Dreizehnter, du gibst ihm Ruhe in schlechten Zeiten. Dann werden die bösen Menschen bestraft. Vierzehnter, Gott lässt sein Volk nicht allein. Er verlässt seine Leute niemals. Fünfzehnter, die Urteile werden wieder gerecht sein. Alle guten Menschen werden sich darüber freuen. Sechzehnter, wer hilft mir gegen die bösen Leute? Wer kämpft für mich gegen die Verbrecher? Siebzehnter, wenn Gott mir nicht geholfen hätte, wäre ich jetzt schon tot. Achtzehnter, ich dachte, ich falle hin. Aber deine Liebe hat mich gehalten, Herr. Neunzehnter, ich hatte viele Sorgen in meinem Herzen. Aber dein Trost hat mich wieder froh gemacht. Zwanzigster, kann ein böser Richter dein Freund sein. Er macht Gesetze, die anderen Menschen schaden. 21. Sie kommen zusammen gegen gute Menschen. Sie bestrafen Leute, die nichts Böses getan haben. 22. Aber Gott ist mein Schutz. Mein Gott ist wie ein fester Fels für mich. 23. Er bestraft sie für ihre bösen Taten. Unser Gott wird sie vernichten.